gebaut haben. Dioxid im Butterbrot macht Vater, Kind und Mutter tot. Muttermilch mit DDT schützt Kinder nicht vor Läus und Föhn. Trinkwasser mit viel Nitrat setzt Kinderchen die Hirnchen matt. Da darfst du nicht vom Kompon, nee, da musst du gesund sein. Oje, oje, oje, da musst du kerngesund sein. Schwermetalle, Malz und Topfen kann Bier trinken, den Hals verstopfen. Asbest in Eternit und Po macht alle toten Gräber froh. So sei auch du froh und guck weg. Der Dreck ist da und Dreck macht Speck. Könnt ihr alle mitsingen jetzt? Da musst du gesund sein. Oje, oje, oje. Da musst du kerngesund sein. Da darfst du nichts vom Kompon. Nee, da musst du gesund sein. Oje, oje, oje. Da musst du kerngesund sein. Dioxid und dein Krebs ist dafür froh. Dein Chlorarten schließen auf der Einzelplatte und deine Ehefrau ist davon überhaupt nicht sehr. Aber doch ein Politiker erklärt dir kurz, aber klar für die Bevölkerung steht keiner Zahl in Gefahr. Da musst du gesund sein. Oje, oje, oje. Da musst du kerngesund sein. Da darfst du nicht vom Kopf mal sehen. Da musst du gesund sein. Oje, oje, oje. Da musst du kerngesund sein. Dem Holzer wird die Arbeit knapp. Der Wald, der holt sich selber ab. Das letzte Einhorn wird erlegt, dass einem Japs sein Hörnchen steht. Da sei diskret und schaue weg. Der Dreck ist da und Dreck macht schlecht. Da musst du gesund sein. Oje, oje, oje. Da musst du kein gesund sein. Da darfst du nichts von Kompon. Was hatten die Technik doch für Probleme? Irgendwie höre ich mich jetzt nicht immer so komisch. Hä? Der Jupp macht Probleme.